Good morning. Guten Morgen. Jesus is so good and he's building his church and I trust him. Jesus ist so gut und er baut seine Gemeinde und ich vertraue ihm. So, Paul makes it very clear that there are all these gifts in the church and it's not a hierarchy. Paulus macht also sehr deutlich, dass all diese Gaben in der Gemeinde sind und es dabei keine Hierarchie gibt. It's like this. Es ist in etwa so. In my family first came Debbie. In meiner Familie kam Debbie zuerst. Then came Daniel, then came Christopher. Dann kam Daniel und dann Christopher. And then came Clayton. Und dann kam Clayton. So who's more important? Wer ist wichtiger? Debbie, Daniel, Christopher, Clayton. Debbie, Daniel, Christopher oder Clayton? Well, in the family, neither of them is more important. In der Familie ist keiner von ihnen wichtiger. Debbie has the role of the mother. Debbie hat die Rolle der Mutter. I have the role of the father. Ich habe die Rolle des Vaters. But if Daniel and Christopher Clayton wouldn't be here, then neither would Debbie be mother, nor would I be father. Aber wenn Daniel, Christopher oder Clayton nicht da wären, dann wäre weder Debbie Mutter noch ich Vater. Think about this. Denk darüber nach. So, if the children would be here and Debbie and me wouldn't do our job, then the family would fall apart. Wenn zwar die Kinder da wären, Debbie und ich aber unsere Aufgabe nicht erfüllen würden, dann würde die Familie auseinanderfallen. The whole family is equally important. Die ganze Familie ist gleich wichtig. And that's the thing that Paul is trying to express. Das ist es, was Paulus hier ausdrücken möchte. And then those with gifts of miracles and gifts of divine healing. Dann jene mit Gaben der Wunder, Gaben der göttlichen Heilung. Gifts of revelation knowledge, gifts of leadership and the gifts of different kinds of tongues. Gaben der Offenbarungserkenntnis, Gaben der Leiterschaft und Gaben der verschiedenen Arten von Sprachenrede. So Paul is trying to tell us that all these gifts, they've all been given by God. He placed them. Paulus versucht uns zu sagen, dass all diese Gaben von Gott gegeben wurden. Er hat sie eingesetzt. And they are all very important within the church. Und sie sind alle sehr wichtig innerhalb der Gemeinde. You know, we've already talked about the gifts of the Spirit, like miracles and healing. Wir sprachen bereits über die Geistesgaben wie Wunder und Heilung. But there is one of those gifts in there that is not yet mentioned before. Aber hier steht eine Gabe, die bisher noch nicht genannt wurde. So we have to mention it, we can't ignore it. Die müssen wir noch erwähnen und können sie nicht ignorieren. Gifts of leadership. Gaben der Leiterschaft. So Reinhard, you see, there is leadership in the church. Also Reinhard, siehst du, es gibt Leiterschaft in der Gemeinde. Why are you so against leadership? Warum bist du so gegen Leiterschaft? Well, I've never been against leadership. Ich war nie gegen Leiterschaft. I've only been against how leadership is exercised. Ich war immer nur dagegen, wie Leiterschaft ausgeübt wird. So, here is what we do need to understand about leadership in the church, and I want to mention it because it's here. Folgendes müssen wir über Leiterschaft in der Gemeinde verstehen, und ich will das erwähnen, weil es hier steht. You know, leadership is, of course, it's God-given. Leiterschaft ist natürlich Gott gegeben. God has never been against leadership. Gott war nie gegen Leiterschaft. Just God has been against the abuse of leadership. Gott ist jedoch gegen den Missbrauch von Leiterschaft. Here is the big and important question what you have to ask yourself. Die große und wichtige Frage, die du dir selber stellen musst, ist: Has the leadership been given for your personal life or for the church? Wurde die Leiterschaft für dein persönliches Leben gegeben oder für die Gemeinde? This already will answer a lot of the questions for you. Das wird bereits viele Fragen für dich beantworten. Because there is absolutely no evidence that leadership has been given for your personal life. Denn es gibt absolut keinen Beweis dafür, dass Leiterschaft für dein persönliches Leben gegeben wurde. But it's been given for the life of the body. Sondern sie wurde für das Leben des Leibes gegeben. So in the life of the body there is leadership that will help the body grow and walk in unity. Im Leben des Leibes gibt es also Leiterschaft, die dem Leib hilft zu wachsen und in Einheit zu wandeln. I'm just going to throw in a few thoughts here for you. Ich werfe hier einfach mal ein paar Gedanken ein. It is always in the plural. Es ist immer im Plural. And one of the meanings of one of the talk about leadership in Hebrews. Und eine der Bedeutungen, wenn im Hebräischen Leiterschaft verwendet wird. It comes from the root word to persuade. Kommt vom Wurzelwort überzeugen. So leadership is supposed to persuade you to follow Jesus well. Leiterschaft ist also dazu da, dich davon zu überzeugen, Jesus gut nachzufolgen. Never to control or manipulate anybody. Niemals, um jemanden zu kontrollieren oder zu manipulieren. So God has placed leadership in the church to persuade the body to walk in unity and fulfill his purpose. Gott hat also Leiterschaft in die Gemeinde gesetzt, um den Leib zu überzeugen, in Einheit zu leben und seine Bestimmung zu erfüllen. You know, once you understand this very simple truth, it's always in plural and it's to persuade, not to control. Wir müssen diese einfache Wahrheit verstehen, dass sie immer im Plural ist und dazu dient zu bezeugen und nicht um zu kontrollieren. And more than any other way, we persuade by our own lifestyle. Und mehr als andere überzeugen wir durch unseren eigenen Lebenswandel. Listen to me. Hör mir zu. I am very happy to be persuaded by great men of God to follow Jesus well. Ich bin sehr froh, von großartigen Männern Gottes dazu bewegt zu werden, Jesus richtig nachzufolgen. But there's no way that I can be persuaded by anybody who tries to control or manipulate me. Aber auf keinen Fall lasse ich mich von jemandem überzeugen, der versucht, mich zu kontrollieren oder zu manipulieren. You know, we even live like this in our ministry here and in Brazilian Kids Care. Wir leben sogar in unserem Dienst und in Brazilian Kids Care so. You know, we have learned to establish relationships of honor and trust. Wir haben Beziehungen der Ehre und des Vertrauens etabliert und gelernt. You know, sometimes I listen to the other people who they consider themselves as more important. I don't. As less important. I don't. Manchmal höre ich auf die Leute, die sich für weniger wichtig halten. Ich sehe sie nicht so. See, I keep telling them they are not less important, but unfortunately they see themselves like this. Ich sage ihnen, dass sie nicht weniger wichtig sind, aber leider sehen sie sich selbst so. But even in Brazilian Kids Care and even in the ministry that we do here. Doch sogar in Brazilian Kids Care und dem Dienst, den wir hier machen. When people come and talk to me about certain areas that they feel need to change. Wenn da Leute zu mir kommen und mit mir über bestimmte Bereiche reden, die ihre Meinung verändert werden müssen. I have developed an attitude that I love to be persuaded. Habe ich eine Haltung entwickelt, dass ich mich sehr gerne überzeugen lasse. You know, when they have good attitudes, their heart is together with me, we all love Jesus. Wenn sie gute Einstellungen haben, ihre Herzen bei mir sind und wir alle Jesus lieben. I literally love it when people who have true heart for Jesus understand the things of the kingdom, persuade me. Dann liebe ich es wirklich, wenn Menschen, die wirklich ein Herz für Jesus und ein Verständnis vom Königreich haben, mich überzeugen. You know why? Weißt du warum? Because this means that we walk in humility. Denn das bedeutet, in Demut zu leben. This means we consider everybody vital and important. Das bedeutet, dass wir jeden für notwendig und wichtig halten. And that means that we don't walk in manipulation and control as leaders. Und es bedeutet, dass wir als Leiter nicht in Kontrolle und Manipulation leben. And that's the leadership that God has given to the church and wants the church to function in. Das ist die Leiterschaft, die Gott der Gemeinde gab und er möchte, dass die Gemeinde sich darin bewegt. Look how many people I have truly a gift of leadership. Schau, wie viele Leute wirklich eine Gabe der Leiterschaft haben. Unfortunately, many of them abuse it. Leider missbrauchen sie viele von ihnen. But yet there are others. They persuade you with a lifestyle. Doch da gibt es auch andere, die dich mit ihrem Lebenswandel überzeugen. That's the leadership that God wants in the church. Das ist die Leiterschaft, die Gott in der Gemeinde möchte. We'll continue tomorrow. Wir machen morgen weiter.